Lee Scratch Perry und die hohe Kunst des Dub, der Spielform von Reggae, die sich auf das nachträgliche Bearbeiten von Mehrspuraufnahmen spezialisiert hat. Beliebtestes Stilmittel, neben dem plötzlichen Ein- und Ausblenden der Spuren, sind die diversen Echo-Effekte, zum Beispiel die in Richtung unendlich eingestellten Wiederholungen eines Tons oder die stufenlose Veränderung der Echogeschwindigkeit. Natürliches Echo entsteht durch die Reflexion von Schall an weiter entfernten Flächen, Bergwänden etwa. In der Regel kann man beim Echo-Phänomen einzelne Wiederholungen des Originalsignals wahrnehmen. Egal, ob es nur einmal oder mehrfach wiederholt wird. In rascher Folge oder mit längeren Abständen zwischen den Impulsen. Je unmittelbarer das Echo dem Original folgt, desto hallähnlicher wird der Klang. Auch wenn die Echo-Wiederholungen sehr leise sind, nimmt man eher eine räumliche Erweiterung des Klangs wahr. Dasselbe gilt für sehr langgezogene Töne mit Echo-Effekt. Auch der Hall beruht auf der Reflexion von Klang an umliegenden Flächen. Allerdings sind viele unterschiedliche Gegenstände im Klangweg. Die reflektierten Schallwellen überlagern sich auf so vielschichtige Art und Weise, dass einzelne Wiederholungen nicht mehr wahrnehmbar sind. Es entsteht eine Art Klangschatten, in gekachelten Badezimmern etwa, oder in größeren Räumen eine richtige Klangwolke, in Kirchen zum Beispiel. Hall hin, Echo her, auch wenn Family sich in den ersten 4 Minuten ihres Song For Me zunächst ohne Echo austoben. Thank you. Family mit Roger Chapman. Das war der Titelsong ihres Albums A Song for Me von 1970. Das Echo-Geigensolo spielte John Weeder, der früher bei Eric Burdons Animals tätig gewesen war. Gängigerweise lässt sich natürliches Echo auf dreierlei Art nachahmen, mittels Tonband und über analoge oder digitale Elektronik. In den 60er Jahren und bis weit hinein in die 70er Jahre waren bei Musikern Echo-Geräte mit kreisenden Tonbandschleifen am verbreitetsten. Die Töne werden darauf aufgenommen, dann über mehrere nacheinander aufgereihte Tonköpfe wieder abgespielt und schließlich nach einer Umdrehung der Schleife wieder gelöscht. In welchem Tempo und wie laut die Echos aufeinander folgen, ist je nach Modell innerhalb gewisser Grenzen regelbar. Einen ähnlichen Effekt erreichte Minimal Music Pionier Terry Riley mit Tonbandgeräten. Die analogen Elektronik-Echos besitzen gegenüber den Geräten mit Bandschleifen den Vorteil, dass sie einfach weniger rauschen. Und mit der digitalen Echotechnik, der Umwandlung und Speicherung von Klängen in Bits, ist es möglich geworden, live, spontan, endlos Echos herzustellen, die zum Beispiel einen Riff beliebig oft wiederholen, ohne dass die Tonqualität nachlässt. Der Bassist Jaco Pastorius durfte einer der bekanntesten Musiker sein, der sich von so einer Endlosschleife in einem Solo begleiten ließ. Edgar Winter, jüngerer Bruder von Johnny Winter, hat 1970 sicher noch mit einem Bandecho gearbeitet. Original- und Echo-Stimme seines Altsaxophon-Solos in dem Song A Different Game scheinen einander regelrecht zu jagen. Everyone knows the way. can be new. Hey, yeah. Lol Coxel ist ein weiterer Saxophonist, der auch schon mal mit einem Echogerät neue Klänge hervorzauberte. 1973 spielte er in Rotterdam im Rahmen eines Science-Fiction-Festivals. Den folgenden Konzertausschnitt nannte er Oh, do I like to be beside the seaside? Was in etwa heißt, oh, bin ich gern am Meer? Nach Lol Coxhills Selbstreflexion »Bin ich gern am Meer?« ging die Echoreise erst einmal auch im Meer weiter. In etwa 500 Meter Tiefe hing ein Unterwassermikrofon, das vor Bermuda dem Gesang eines Buckelwals lauschte. Die Echos entstanden durch die Reflexion der Töne an Wasseroberfläche und Meeresgrund. Mit ganz verschiedenen Echoklängen illustrierte Jimi Hendrix 1968 seine Unterwasser-Science-Fiction-Suite 1983 »A Merman I Should Turn to Be«. Ganz am Ende der dritten Seite des Doppelalbums Electric Ladyland ist dann noch etwas zu hören, das mir immer wie das Vorbeifliegen eines UFOs vorkam. Tatsächlich nannte Hendrix das Stück aber Moon, Turn the Tides Gently, Gently Away. Mond, treibt sacht die Gezeiten davon. Das eigentlich unerwünschte Zischen eines zu weit aufgedrehten Echogerätes kann eben zu einem interessanten Klang werden, den man noch durch stufenlose Geschwindigkeitsveränderungen am Gerät musikalisch bearbeiten kann. Den Schluss dieser Echo-Explosion bildete der Beginn des Stücks Bitches Brew vom gleichnamigen Miles Davis-Doppelalbum aus dem Jahre 1970. Ursprünglich aus Polen kommt die Sängerin Ursula Dudziak. 1975 stellte sie sich musikalisch den Biss eines Moskitos vor. Natürlich haben immer wieder Gitarristen Echogeräte zwischen Instrument und Verstärker geschaltet. Bei Led Zeppelins Jimmy Page wirken die Echo-Passagen mancher unbegleiteter Soli eher wie spektakuläre Sounddemonstrationen. Sensibler ging Randy California von Spirit mit den Echoklängen um und Steve Hillage, David Allen und Steffi Sharpstrings aus dem Gong-Dunstkreis kreierten ihren eigenen Stil gerade durch die häufige Verwendung des Echogeräts. Im Folkrock-Bereich ist mir dagegen nur ein Gitarrist bekannt, der ab und zu mit diesen Klangmöglichkeiten spielte, John Martin. Bis zu den Nachrichten um 1 Uhr bleibt noch genügend Zeit, um sich von den tranceartigen Echowellen seines Songs Outside In davontragen zu lassen. Thank you. Thank you. Yours and mine, they learn to grow.